Den Schlüssel geben uns gewisse unmissverständliche Andeutungen in einigen der heroischen Moralforderungen in die Hand. Ganz klar verrät sich die geheime Absicht beispielsweise in der Geschichte vom reichen Jüngling bei Matthäus 19, 16 und folgende. Dieser Jüngling möchte von Jesus wissen, welches Gute er tun muss, um das ewige Leben zu haben. Er erhält folgende Antwort: Wenn du A. ins Leben eingehen willst, so halte die dir bekannten Gebote. Wenn du aber B. mehr erreichen willst, wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Ein Widerspruch liegt hier nicht vor, aber eine Steigerung der Ansprüche. Die Antwort Jesu geht viel weiter, als der fragende junge Mann verlangt und erwartet hat. Er will eigentlich bloß Auskunft darüber haben, was er Gutes tun müsse, um ins Leben einzugehen, um selig zu werden. Jesus weist ihn auf die jüdischen Gebote hin, doch Jesus lässt es dabei nicht bewenden, sondern er stellt dem Jüngling plötzlich noch ein Ziel vor die Seele. Willst du vollkommen sein? In diesem Fall genügt nicht bloß das Halten der gewöhnlichen Gebote, dann musst du vielmehr noch etwas Außerordentliches tun. Deine Habe den Armen zukommen lassen und mir nachfolgen. Jesus stellt also den Jüngling vor die Wahl, entweder den gewöhnlichen Weg der Unvollkommenen oder den Weg der Vollkommenen zu gehen. Dieser wählt zum Leidwesen Jesu den ersten Weg, das heißt, er geht ins Weltleben zurück und begnügt sich, ein gewöhnlicher, weltlicher Frommer zu sein. Die Geschichte lässt uns aber nicht im Unklaren, womit demnach die Vollkommenheit als identisch angesprochen wird, nämlich in der Loslösung von der Welt und ihren Bindungen und in der bedingungslosen Nachfolge und Jüngerschaft, wobei diese Nachfolge nicht geistig, platonisch, sondern wörtlich zu verstehen ist. Wir stellen fest, in dem Bericht bei Matthäus werden zwei Stufen des Christseins, zwei Stände, zwei Klassen von Gläubigen unterschieden. Diese Unterscheidung ist auch längst bekannt und immer viel beachtet und getadelt worden. Alle evangelischen Theologen erteilen dem Matthäus eine Rüge dafür, dass er mit solcher Klassifizierung einen verhängnisvollen Grundsatz in die christliche Sittenlehre eingeführt habe. Die Unterscheidung einer niederen Sittlichkeit von einer höheren, so lautet ihre Klage, hat dann im Katholizismus die Entstehung des Mönchtums begünstigt. Aus dieser Stelle werden die Consilia Evangelica, die Ratschläge, für die nach einer höheren Vollendung Strebenden begründet. Die evangelische Theologie möchte dem urchristlichen Evangelisten bzw. der sogenannten Gemeindelegende die Vollkommenheitsforderung aufs Konto schreiben. Wir haben es aber nicht mehr nötig, auf die literarkritischen Beweise für diese These durch Schichtenscheidung und so weiter überhaupt noch einzugehen, denn wir wissen, dass nicht der Urchrist Matthäus die Geschichte vom reichen Jüngling gestaltet, sondern dass die spätmittelalterliche Fälschergenossenschaft sowohl diesen Bericht wie auch das vierfache Gesamtevangelium erdichtet hat. Und mit Bedacht hat man in der besonderen Fassung der Geschichte bei Matthäus die für evangelische Christen so anstößige Steigerung und Mehrforderung der Vollkommenheit hineingebracht. Mit der Proklamierung der zwei Stufen des Christseins offenbaren die Urheber der christlichen Religion das letzte Ziel ihrer Bestrebungen: die Heraushebung und Sanktionierung eines besonderen Christenstandes, einer besonderen Klasse der Vollkommenen. Auch darüber, wodurch diese bevorzugte Kaste der Vollkommenen sich auszeichnen, wodurch sie sich von der Menge der gewöhnlichen Christen unterscheiden soll, sprechen sich die mittelalterlichen Evangelienverfasser offen und klar aus. Die Vollkommenen bilden einen geschlossenen Männerbund, dessen Mitglieder sich verpflichtet haben, alle Bindungen und Brücken zur Welt hinter sich abzubrechen. Welche Teile der christlichen Glaubensgemeinschaft diesen Männerbund umfassen, liegt auf der Hand. Es handelt sich um die katholische Priesterschaft oder genauer ausgedrückt um das Mönchstum in seiner Berufseigenschaft als Priester. Wir müssen ein wenig abschweifen, um klarzustellen, welches Wesensverhältnis zwischen Mönchstum und Priestertum besteht. Grundsätzlich sollte zwischen beiden Begriffen Identität obwalten, denn die Idee der wirklich wörtlichen Nachfolge und Jüngerschaft drückt sich nach den Bestimmungen des Evangeliums rein allein im Mönchspriestertum aus. Man kann es so erläutern. Der Begriff Priester zielt auf den Beruf, der Begriff Mönch auf die sittliche Eignung und soziale Stellung hin. Faktisch kann nun jedoch die prinzipielle Identität von Priestertum und Mönchtum nicht in jedem Falle der vollkommenen Jüngerschaft aufrechterhalten werden. Es gibt viele Mönche, die nicht Priester, und viele Priester, die nicht Mönche sind. Diese unvermeidliche Diskrepanz in der Wirklichkeit erklärt sich aber leicht, wenn man sich überlegt, dass ja der weltliche Priester sozusagen nur ein verhinderter Mönch ist, das heißt ein Mönch, der durch seine spezielle Berufsaufgabe an seinem reinen Nur-Mönchstum notgedrungen gehindert wird. An und für sich bleibt mit der vollkommenen Jüngerschaft die Weltflucht verbunden. Zieht sich aber der wahre Nachfolger Jesu als echter Mönch wirklich wörtlich ganz aus der Welt zurück, bekümmert er sich überhaupt nicht mehr um die, die draußen leben, dann ist ihm natürlich jede Möglichkeit genommen, irgendwie auf die Welt, auf das Weltliche einzuwirken. Nun war es keineswegs die Absicht der Urheber der neuen Religion, die Vollkommenen von jeder Einwirkung auf die breite Masse der Unvollkommenen fernzuhalten. Sie verfolgten im Gegenteil bei der Schaffung des Priestertums in allererster Linie den Zweck, die Laien von den Klerikern zu führen und beherrschen zu lassen. Die Urheber gehörten natürlich selbst dem Männerbunde in hervorragendsten Stellungen an. Eben um die Beeinflussung und Beherrschung der Laien zu gewährleisten, deshalb musste man sich wohl oder übel dazu verstehen, einen Teil der Mönche als Weltpriester unter den Weltchristen leben und wirken zu lassen. Immer aber ist und bleibt der reine Mönchspriester das Ideal der wahren Jesusjünger und die Krone der Gemeinschaft, die sich Kirche nennt. Der Mönchspriester ist trotz des Jammerns und Einspruchs der nicht-katholischen Christen in biblisch-evangelischer Hinsicht der vollkommene Christusgläubige.